Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór i jak sam lar, bonsoir. Guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, Freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. На прекрасном месте корчонка стояла до нова, ой, бай, где то, бакерем-бом-бом, корчонка стояла. Хайка молодая, жидовка, айва, ягдюцу, бакерим-бом-бом, хайка молодая. Хайка молодая, водкой шинковала, горылкой, айва, ягдюцу, бакерим-бом-бом, водкой шинковала. А у той корчонцы два солдата пели, да пели, ой, поем дзю-дзю, бакерим-бом-бом, два солдата пели. Два солдата пели, еще хайку маили, жидовку, ай, поем дзю-дзю, бакерим-бом-бом, еще хайку маили. Субботу рано, усе жиды у школе, ты школе, ай, ваек, дзю-дзю, бакерим-бом-бом, усе жиды у школе. А в неделю рано, одна хайка дома, жидовка, ай, ваек, дзю-дзю, бакерим-бом-бом, одна хайка дома. А в неделю рано, пришли три подводы по хайку, ай, ваек, дзю-дзю, бакерим-бом-бом, пришли три подводы. Подушки пярины, пярины, ай, баек, дзю-дзю, бакерим-бом-бом, подушки пярины. У другой подвозе серебро и злота, ай, баек, дзю-дзю, бакерим-бом-бом, серебро и злота. У третью подводу сама хайка села, жидовка, ай, баек, дзю-дзю, бакерим-бом-бом, сама хайка села. Песенку запела веселу, ай, баек, дзю-дзю, бакерим-бом-бом, песенку запела. На упрекрасном месте корчонка стояла одинова. Ай, баек, дзю-дзю, бакерим-бом-бом, корчонка стояла. Wenn Sie in der Heinestraße zu tun haben, da könnte ich Ihnen viel erzählen. Die war auch einmal ein Zentrum jüdischen Lebens in Wien. Da haben zum Beispiel zwei galizische Wunderrabbis gewohnt, der Skola-Rebbe und der Tschortkova-Rebbe. Die sind im Ersten Weltkrieg aus Galizien nach Wien geflüchtet, mitsamt ihrer Anhängerschar. Gleich in der Nähe war der Patzmanitentempel, da sind die moderneren gläubigen Juden hingegangen. Nachdem die Nazitruppen in Österreich einmarschiert sind, haben die österreichische SA und Hitlerjugend Juden und Jüdinnen gezwungen, die Parolen gegen den Anschluss von den Straßen zu waschen, das wissen sie ja. und haben das auch noch stolz fotografiert. Nicht wenige von diesen Fotos sind in der Heinestraße gemacht worden. Wenn Sie Ihr Smartphone mithaben, können Sie das alles auf der Dort-App sehen. Gehen Sie einfach auf dort.pw. Das ist eine Web-App, die müssen Sie nicht extra installieren. Natürlich finden Sie auch einige Steine der Erinnerung in der Heinestraße für Menschen, die die Nazis ermordet haben, weil sie Juden waren. Da auf dem Platzl bei Heinestraße Nummer 32 ist ein Stein für 4 Wiener Dichter und Dichterinnen. Heine war ja einer der Dichter, deren Werke die Nazis verbrannt haben. Darum ist hier der Stein für die 4. Alle 4 waren Mitglieder in der Vereinigung sozialistischer Schriftsteller, die 1933 gegründet worden ist und die vehement gegen die Bücherverbrennung in Deutschland aufgetreten ist, bis sie die Dollfuss-Regierung 1934 verboten hat. Die 4, um die es hier geht, sind Adolf Unger, Thekla Merwin, Walter Lindenbaum und Adele Jelinek. Die Musik, die ich heute spiele, hat übrigens mit den 4 gar nichts zu tun. Die spiele ich nur, weil ich mir denke, dass sie ihnen gefällt. Ich könnte genauso gut Hip-Hop spielen. Es ist eigentlich ein bisschen rassistisch, immer Klezmer-Musik zu spielen, wenn es um Menschen jüdischer Abstammung geht. Die 4 waren eher in der Welt von Arbeiterchören und Marschliedern und von Beethoven und Mahler zu Hause. Diese Band ist, wie die meisten Klezmer-Bands, in den USA zu Hause. Sie heißt Litvakus und spielt jiddische Musik aus Litauen und Weißrussland. Mikita! Mikita! Mikita! Mikita! Adolf Unger ist 1904 als Sohn eines jüdischen Schuhmachers geboren worden. In kleinen Verhältnissen in Wien-Leopoldstadt aufgewachsen, ist Unger Schuster geworden wie sein Vater und war dann mehrere Jahre auf Wanderschaft. Zurück in Wien hat er an der Volkshochschule den Schriftsteller Ernst Schönwiese kennengelernt, der ihn gefördert hat. Als Arbeiterdichter hat er Lesungen in der Wiener Urania und anderen Bildungseinrichtungen gehalten. Drei kleine Bände mit Gedichten hat er herausgebracht. Nach dem Anschluss ist er mit seiner Familie nach Belgien geflohen, wo ihn die Nazitruppen bald wieder eingeholt haben. 1942 sind er und seine Frau in Auschwitz ermordet worden. Jeden Tag Punkt 7. Jeden Tag Punkt 7 wach ich auf, müde noch vom vergangenen Tag. Mich weckt nicht die Uhr, das Muss reißt mich auf. Rasch angezogen, das Frühstück genommen, der Arbeit zu. Müde noch. Täglich 7:20, müde noch. Die Stiegen rasch hinunter, 3 sind's zu 25, macht 75 Stufen. Täglich 7:20, immer das Gleiche. Stufen hinunter, hinunter, hinunter. Immer verdammt hinunterzusteigen. Immer hinunter. Wie lange noch? Jeden Tag Punkt 7 wach ich auf. Müde noch. Im Versatzamt. Sie sind schüchtern und schweigsam. Immer senken sie ihre Augen, pressen an sich die große Armut, erwarten für morgen Brot und Suppe. Ihre Blicke schauen leer, sie rühren sich nicht, sehen sich kaum, wollen sich nicht kennen und sind doch Gefährten in unendlich schwerem Leid. Sie bringen ihre Habe und zittern, dass sie zu wenig für den Greisler, dem sie für Brot und Erdäpfel Schulden bekommen werden, und fürchten für den armseligen Kredit. Der Beamte am Schalter legte das Lachen ab. Still fragt er, und still bekommt er seine Antwort. Er weiß, ein jeder trägt seine Last mit sich, sie sind arm, und das ist alles. Schneider in New York. Alt geworden, mit dem weißen Bart, färbst ihn mit Farbe und mit Ruß, hast im Leben dir noch nichts erspart, und du tust nun, was man tun muss. Wer nimmt schon einen, und mit weißem Haar? Die Jungen haben doch den größern Mut. So wird man langsam, was man niemals war, und nimmer jünger wird das alte Blut. Nun trägst du einen schwarzen Bart zur Schau, denn du hoffst noch, dass dich einer nimmt. 3 Kinder hungern, und mit dir die Frau, als wär für euch das Gute nie bestimmt. Jetzt nähst du Knöpfe an und fühlst dich froh, dass sich der Chef vom Bart noch täuschen ließ. Es ist kein Leben, doch man nennt es so. Und du bist einer, den es auch verstieß. Du hältst die Nadel kaum noch in der Hand und fühlst den feinen Faden längst nicht mehr. Und deine Lungen sind fast ausgebrannt. Und in den Adern rollt das Blut sich leer. So schaffst du, bis man eines Tages liegt und nimmer merkt, was sich um einen tut. Gekämpft, gelitten und doch nie gesiegt, als armer Alter und als kranker Jud. Thank you.

sein, schön und fein, als Mashiach wird kommen zu gehen. Ihr merkt uns blöd, uns gebrochenen Ding, auf lilen Mähler rein. Oi, wei, Tate, oi, süßer Tate, als Mashiach wird kommen zu gehen, werden wir fröhlich sein. Oi, wei, Tate, oi, süßer Tate, als Mashiach wird kommen zu gehen, werden wir fröhlich sein. Och, da sehen noch einmal, hol jetzt jeden Ohren dazu. Noch einmal, wir wollen fröhlich sein. Noch einmal, noch einmal, hol jetzt jeden Ohren dazu. Noch einmal, noch einmal, wir wollen fröhlich sein. Sein schön und fein, als Mashiach wird kommen zu gehen. Ihr merkt uns leiden als gebrochene Tee und fliehen Mehler rein. Oi, wei, Tate, wir kommen schon, wei, Sate. Die glücklichen Zeiten wird kommen zu leiden. Kommen schnell und geh. Oi, wei, Vater, wir sollen werden und Vater. Von alle Gelolles, von Bitter und Golles, kommen soll Mashiach. Oi, von der Tee alle gehen. Wir singen, tanzen von dir allein. Singen, schwieren, die heilige Schiere noch von dir allein. Wir werden alle gehen. Singen, tanzen, von ihr allein. Singen, schwere, die heilige Schiere, noch von ihr allein. Walter Lindenbaum, geboren 1907, ist in der Leopoldstadt aufgewachsen. Zunächst ist er mit Veröffentlichungen in der Arbeiterzeitung, dem Kleinen Blatt oder dem Arbeitersonntag an die Öffentlichkeit getreten. Hauptthema seiner Texte waren die kleinen Leute in der Zeit der Weltwirtschaftskrise. Am 1. April 1943 ist die Familie Lindenbaum ins KZ Theresienstadt deportiert worden. Walter Lindenbaum hat hier bei Kabarettveranstaltungen versucht, die Mitgefangenen abzulenken und zu unterhalten. Andererseits wollte er mit seinen Texten die herrschenden Lebensumstände dokumentieren. Er ist am 20. Februar 1945 im KZ Ohrdruf gestorben. Nimmt der Herr die Suppe? Wer kennt sie nicht, die alte Frau? Die Wangen hohl, die Haare grau. Den Star der Bettlertruppe. Sie schleicht sich an, verstohlen, diskret, und demutsvoll die Stimme fleht. Nimmt der Herr die Suppe? Sie ist uns allen wohl bekannt. Mit ihrem Esstopf in der Hand belauert sie die Gruppe. Sie hält den Topf wie einen Schatz und murmelt immer nur den Satz: Nimmt der Herr die Suppe? Ihr alle wisst, was Hunger ist. Nur manchmal kommt ein Moralist, nimmt streng unter die Lupe die alte Frau mit ihrem Topf und schüttelt hochmütig den Kopf. Nimmt der Herr die Suppe? Kein Mensch an ihrer Wiege sang, dass sie entstehen wird stundenlang, mechanisch wie eine Puppe, ihr Stolz von früher längst zerbrach. Heut humpelt sie den Leuten nach. Nimmt der Herr die Suppe? Und eines Tages bleibt sie aus. Dann liegt sie stumm in einem Haus und alles ist ihr Schnuppe. Was an ihr sterblich man begräbt und nur ein Satz überlebt. Nimmt der Herr die Suppe? Juden am Bahnhof. Bahnhofstelle, Kofferträger, Menschenmenge, Lärm, Geschrei,

Das war Nachttaxi. Mit Texten von Adolf Unger, Thekla Merwin, Walter Lindenbaum und Adele Jelinek und Musik von Litvakus. Mehr über die Steine der Erinnerung erfahren Sie auf steinedererinnerung.net. Die App erhalten Sie auf dort.pw. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Ige Celer, Bon Soiree.